und selbst bis zuletzt die Hinrichtung, sei es im Marschtempo, in der Ballade oder den langgezogenen Wellentönen bei Wagner. Ein einfaches Geräusch ist mir lieber, solange nicht jemand kommt und es in Musik setzt. Leider ist das zu oft der Fall. Das war das Hörstück So Long Goodbye von Harun Farocki. Die Übernahme einer Produktion des WDR aus dem Jahr 1978. Nächsten Sonntag hören Sie in Freistil als dritten Teil der Reihe Popmusik Spezial die Sendung So werden Hits gemacht. Die Popfabrik von Ina Plotroch, die sich den Musikproduktionen von heute widmet.